Denn der Herr hat mich voll Jammers gemacht, hat mich voll Jammers gemacht, ab Tage seines grimmigen Zorns. Ab Tage seines grimmigen Zorns, ab Tage seines grimmigen Zorns. Und sind ihre Feinde worden. man hört's wohl. Man hört's wohl, was ich sagte. Und habe keinen Tröster, und habe keinen Tröster. Wallet mir im Leibe, denn ich bin hoch betrübt, denn ich bin hoch betrübt. Man hört's wohl. Der verdrangt,